Da sagten wir: O Adam, dieser da ist dir und deiner Gattin gewiss ein Feind, dass er euch beide ja nicht aus dem Paradies Garten vertreibt. Sonst wirst du unglücklich sein.